Kapitel 17. Ein blutiges Fest. Etzel und seine Gäste waschen sich die Hände. Das Essen beginnt noch nicht, denn Kriemhild lässt auf sich warten. Sie steht noch vor der Tür und spricht mit Dietrich von Bern. Sie bittet ihn um Hilfe. »Eure Brüder ermorden?« fragt Dietrich. »Denkt an eure Ehre, Kriemhild.« Er geht. Da kommt Etzels Bruder. »Lieber Herr, könnt ihr mir nicht helfen? Rächt mich, ich bitte euch.« »Liebe Kriemhild, Sie sind Gäste Etzels. Auch nicht für Silber und Gold? Nein? Ich habe gesehen, die Witwe von Nudung gefällt dir. Ein schönes Mädchen. Willst du sie haben? Ich gebe sie dir. Nudungs Land gebe ich dir auch. Nun?« Er denkt an das Mädchen. »Gut, geht jetzt in den Saal. Ihr sollt Hagen haben.« Er ruft seine Männer. »Zu den Waffen! Es geht auf Leben und Tod!« Kriemhild geht in den Saal und setzt sich neben Etzel. »Noch immer kein Streit«, denkt sie. »Ich muss etwas tun.« Sie lässt ihren Sohn Ortlieb rufen. Etzel freut sich. »Seht euch meinen Sohn an, den Sohn eurer Schwester. Schön und stark wie er ist, wird er ein tapferer Ritter werden. Er wird euer Freund sein.« Hagen antwortet: »Ein Ritter? Das glaube ich nicht. Und ich werde ihn sicher nicht besuchen.« Etzel sieht ihn an. »Was habe ich ihm getan?« fragt er sich. »Warum sagt er das?« Noch weiß er nichts. Vor dem Palast stehen schon 1000 Ritter seines Bruders. Aber sie gehen nicht in den Festsaal. Ihr Herr führt sie zu einem anderen Saal, in dem Dankwart mit den Knappen sitzt. »Willkommen«, sagt Dankwart, »was führt euch zu uns?« »Du brauchst mich nicht zu grüßen, denn mein Kommen ist dein Ende. Dein Bruder hat Siegfried getötet. Für ihn musst du sterben.« »Wenn du kämpfen willst«, sagt Dankwart, springt auf und schlägt mit dem Schwert zu. »Bitte!« Der Kopf des anderen fällt ihm vor die Füße. »Hoppla«, sagt Dankwart, »ein Geschenk für Nudungs Witwe.« Jetzt gehen die anderen Hunnenritter mit Schwertern auf die Knappen los. Die meisten der Knappen haben keine Schwerter. Mit Stühlen schlagen sie auf die Hunnen ein. Aber es kommen immer mehr Ritter in den Saal. Es sind zu viele. Am Ende lebt von den 9000 Knappen keiner mehr. Dankwart steht mitten im Saal. Die Freunde sind tot. Aber er kämpft weiter. Sein Gewand ist voll Blut, dem Blut der Hunnen. Langsam kämpft er sich zur Tür durch. Vor der Tür warten noch mehr Hunnen auf ihn. Er schlägt um sich. Langsam kommt er vorwärts. Wo er gestanden hat, ist alles voll Blut. Die Ritter im Festsaal wissen noch nichts. Dankwart kommt herein. »Sitzt ihr gut, Bruder Hagen?« ruft er. »Unsere Knappen sind tot. Alle.« »Wer hat das getan?« fragt Hagen. »Des Königs Bruder war's. Jetzt ist er einen Kopf kürzer.« »Macht nichts«, antwortet Hagen. »Aber was seid ihr so rot? Hat euch jemand verwundet? Dem werde ich helfen. Mein Blut ist das nicht. So macht denn die Tür zu und lasst keinen aus dem Saal.« Die Hunnen werden unruhig. »Unser kleines Fest will euch nicht gefallen? Lasst uns zusammen Wein trinken. Der Sohn des Königs soll der Erste sein. Mit diesen Worten nimmt Hagen sein Schwert und schlägt Etzels Sohn den Kopf ab. Der Kopf fliegt auf den Tisch und bleibt vor Kriemhild liegen. Der Kampf beginnt. Viele hunnische Ritter fallen, zu Tode getroffen, zu Boden. Auch König Etzel bekommt Angst. Kriemhild weint. »Lieber Herr, helft mir«, bittet sie den treuen Dietrich von Bern. Dietrich springt auf einen Tisch und ruft Gunther. »Mit eurem Frieden möchte ich aus dem Haus gehen, mit allen meinen Rittern. Macht für uns die Tür auf, ich werde es euch danken.« »Gut«, antwortet Gunther, »geht und nehmt mit, wen ihr wollt.« Dietrich legt einen Arm um die Königin, den anderen um den König und geht zur Tür. Seine 600 Ritter folgen ihm. Auch Rüdiger von Bechelar darf mit seinen Leuten aus dem Saal gehen. Hinter Dietrich versucht auch ein Hunnenritter, durch die Tür zu kommen. Aber Dankwart ist schneller. Wieder fliegt ein Kopf. Keiner der Hunnen lebt mehr, als die Wormser ihre Schwerter aus der Hand legen. Sie setzen sich. »Was sitzt ihr da?« ruft Giselher. »Tut was! Hier liegen so viele tote Hunnen herum. Man kann ja nicht mehr gehen. Aus dem Saal mit ihnen!« Man macht alle Fenster auf und wirft einen Hunnen nach dem anderen hinaus. Etzel, Kriemhild und ihre Männer stehen vor dem Haus und müssen zusehen, wie 7000 ihrer Ritter durch die Tür und Fenster nach draußen geworfen werden. »Da ist ja Etzel«, hören sie Hagen rufen. »Du willst Siegfried rächen, wie?« »Er hat vor deiner Zeit bei Kriemhild gelegen. Das sind Familienbande.« Etzel will mit ihm kämpfen. »Geht nicht, mein Herr«, sagt Kriemhild. »Hagen wird euch töten.« Seine Ritter halten ihn, lassen ihn nicht gehen. »Ihr Ritter, wer bringt seiner Königin Hagens Kopf?« fragt Kriemhild. Die Dänen wollen es versuchen. Dankwart hört sie kommen und öffnet die Saaltür. 1005 dänische Ritter stürmen in den Saal. Hinter der Tür warten die Burgunder auf sie. Kein Däne kommt lebend heraus. Dankwart geht vor die Tür. »Noch jemand?« ruft er. Etzel sieht er und Frauen und Mädchen, die um ihre Männer weinen. Doch dieser Sommertag ist lang. 20.000 hunnische Ritter hat Etzel noch rufen können. Sie kommen am frühen Abend. Man kämpft bis in die Nacht. Dann gehen Giselher und Gernot vor die Tür. Kriemhild sieht sie. »Hört, Burgunder«, ruft sie, »gebt ihr mir Hagen, könnt ihr nach Hause.« »Lieber sterben wir«, antworten Gernot und Giselher. »Sterben, das sollt ihr«, sagt Kriemhild und ruft ein paar Ritter zu sich. »Legt Feuer an allen Seiten des Hauses.« Es ist windig, bald steht das ganze Haus in Flammen. Schon fallen brennende Holzstücke auf die Ritter herunter. »Stellt euch an die Wand, da trifft es euch nicht«, sagt Hagen. Sie tun das. Aber der Rauch und die Hitze, das ist zu viel. »Nichts mehr zu trinken da, Hagen, und es ist so heiß.« »Dann trinkt das Blut der Toten. Ihr werdet sehen, das hilft.« Einer kniet sich neben einen toten Ritter und trinkt Blut aus einer offenen Wunde. »Du hast recht. So gut hat mir noch kein Wein geschmeckt.« Jetzt trinken alle.